Also ich denke, ich glaube, dass du erstmal deinen kurzen Überblick gibst über den klassischen Wissenschaftsbegriff. Ich wollte dann ja mehr über auf die gegenwärtige Wissenschaft eingehen und inwiefern die marxistischen Schriften innerhalb der Wissenschaft, also was die da überhaupt für einen Status haben. Ich will es aber so kurz machen, wie man es irgendwie überhaupt nur machen kann. Und lieber anregen, dass man das mal in so einem, also, wie soll ich sagen, in einem Seminarartigen oder sowas ähnlichem, irgendwann mal angeht und im Einzelnen behandelt, diese Wissenschaftsauffassung ab Aristoteles. So. Und denn wenn ich jetzt ausholen würde und würde das entlang dem, was an Wissenschaftsbegrifflichkeit im okzidentalen Denken entwickelt worden ist, jetzt wirklich resümieren wollen, aber das wieder dermaßen ausufern für diesen kurzen Zeitraum, das, da möchte ich dann eigentlich gar nicht erst anfangen, nach den Erfahrungen, auch die wir gestern hatten mit dem Elend im Studentenmilieu und der Darstellung der situationistischen Herangehensweise und Kritik, auch global. Lief das sehr schnell aus dem Ruder und da bin ich also so bescheiden geworden, dass ich jetzt eigentlich nicht, wie das vielleicht etwas vollmundig angekündigt worden ist, ausholen möchte, von Aristoteles her, das etwas so darzustellen. Stattdessen halte ich mich an einen der beiden zitierfähigen Darstellungen in den philosophischen Lexika, muss ich mir jetzt gerade nochmal finden. Ja, der eine ist halt das große historische Wörterbuch der Philosophie von Ritter und Gründer. Auch immer sehr befriedigende und, wenn man hämisch sagen wollte, bürgerlich-wissenschaftliche Darstellungen dieser Begrifflichkeiten und Kategorien der Philosophiegeschichte. Und das ist aber auch sehr komplex, wie es gehört. Und das ist das eine zitierfähige Handbuch der Philosophie. Begriffe und das andere ist der Mittelstraß. Und der ist schön kurz, deswegen möchte ich mich auch darauf beschränken, wesentliche Aspekte von dem Mittelstraß versuchen auf den Punkt zu bringen. Ich habe ihn nur gerade immer noch nicht gefunden, den ganzen Wust. Gehört auch zur wilden Theoriebildung dazu. Das ist manchmal. Die Unordnung. Ja, aber das sind noch designenswerte Aspekte der Sache, oder? Ja, eine Sekunde, ihr müsst mir ein bisschen Zeit geben. Ich kann ja mal während des Suchens, aber das hat sich auch nicht bewährt, diese Methodik, schon mal so aufs gerade wohl halt an dem ansetzen, was ich so aus, ohne Unterlage sagen könnte, nämlich die altehrwürdige Formel vom wissenschaftlichen Sozialismus, wissenschaftlichen Kommunismus, was auch nicht dasselbe ist, die lag schon bei den utopischen Sozialisten. Fourier, Saint-Simon und Owen haben ihre ganzheitlichen Wissenschaftsentwürfe als hochwissenschaftlich bezeichnet und sie dadurch auch versucht anzupreisen, namentlich Teilen eben der Bourgeoisie, Finanziers, Geschäftsleuten, die das dann verwirklichen sollten, weil es so wissenschaftlich ist und eine Weltbeglückung darstellt, weil sie auf wissenschaftlichen Grundlagen beruht, etwa die Phalansterien, die Großkommunen von Fourier. Also die verstanden sich schon, obwohl sie immer als utopischen Sozialismus und Kommunismus, als utopischer Kommunismus gelabelt worden sind, als hochwissenschaftlich. Und es war eine Not für diejenigen, die die Theorie nun in einem modernen Sinne auf wissenschaftliche Füße stellen wollten, auch von der Aufklärung her kommend, wie die utopischen Sozialisten, sich nun gegenüber diesen utopischen dieser Wissenschaftssysteme abzugrenzen und nun zu begründen, warum sie nun die wissenschaftlichen sind, was ich alles in Engels bekannten Titel, das war für ganze Generationen der erste Zugang zur Theoriebildung von Marx und Engels gewesen, nämlich der Titel Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, wo das so linear, evolutionär dargestellt wird, periodisiert wird, den utopischen und den wissenschaftlichen Sozialismus. Das stimmt aber so nicht. Der Übergang zu dem, was